A8 Saarlouis Richtung Pirmasens, zwischen Limbach und Einöd 2 Kilometer Stau in einer Baustelle. A9 Berlin Richtung Nürnberg, zwischen Lauf an der Pegnitz und Nürnberg-Fischbach 5 Kilometer Stau nach einem Unfall. A45 Hagen Richtung Gießen, zwischen Kreuz Olpe Süd und Freudenberg 2 Kilometer Stau. Und A93 Kiefersfelden Richtung Rosenheim, zwischen Grenzübergang Kiefersfelden und Kiefersfelden Verkehrsbehinderungen. Deutschlandfunk. Rock etc. Der Durchbruch kam erst mit dem Fernsehen. Die Band Other Lives existierte schon einige Jahre, jedoch ohne Erfolg. Erst als Other Lives Songs in der amerikanischen Fernsehserie Grey's Anatomy auftauchten, wurde die Band bekannt. Die Musik der amerikanischen Indie-Rock-Band aus Stillwater im Bundesstaat Oklahoma hat eine träumerische, etwas traurige Anmutung. Doch liebevoll präzise Arrangements einerseits und komplexe Akkordschichtungen andererseits weben mit dem Gesang von Bandgründer Jesse Tabish einen Klangteppich entspannter Melancholie. Die Band Other Lives. Sie hören eine Sendung von Paul Baskerville. Searching for the ones in my mind. I'm so far away, but I did hit the ground running. Steady as you go, I don't mind. I'm still here today. Oh, spouting hymns and balls in the and forever talking when it ain't so kind. But it feels like forever on the road when your mind turns to fiction. A long way. Now is in the heat. I'm so far away, but it feels like forever on when your mind turns the fiction. All nudging the gold from the skull in a night without sleep. Vibration calls first to the heart and last to the feet. Spouting hymns and balls in the and forever talking when it ain't so kind. But it feels when your man turns to fiction. Thank you. For 12 von Other Lives, von dem Album Tame Animals. Other Lives sind seit 11 Jahren aktiv. Das aktuelle Album Rituals ist erst das dritte der Band. Es gab bereits 2004 eine Platte unter dem Bandnamen Kunik, die nie richtig vertrieben wurde. Auch das Debüt von Other Lives 2009 ist nicht unbedingt auf taube Ohren, sondern eher auf gar keine Ohren gestoßen. Es ging erst 2011 mit dem zweiten Album Tame Animals bergauf. Dieses wurde von den Kritikern hoch gelobt und galt in eingeweihten Kreisen als eine der besten Folkrock-Platten des Jahres. Tom York von Radiohead veröffentlichte eine Remix-Version des Titelstücks. Seitdem waren Other Lives weltweit auf Tour mit Radiohead. Jesse Tabish, Kopf der Band, erklärt, wie die Band ihren musikalischen und inhaltlichen Akzent verschoben hat. With Tamer Animals, you know, we kind of reached this apex of this kind of folk sound, you know. Mit Tame Animals erreichten wir, was unseren Folksong betrifft, den Gipfel unseres Schaffens. Wir hatten sehr lange in Oklahoma gelebt. Das führte dazu, dass wir eine Platte mit einem folkloristischen Einfluss über unsere Heimat gemacht haben. Wir lernten aber danach die Welt kennen, weil wir so ausgiebig auf Tour waren. Es hat sich dadurch viel in unserem Leben geändert. Wir wollten gerne, dass diese Entwicklung in unserer Musik reflektiert wird. Und wir versuchten deshalb, in neue Dimensionen vorzustoßen. Du hast recht, dass gerade der Titel Patton beispielhaft für diese komplette Veränderung sei. Wir waren auf der Suche nach neuen künstlerischen Mitteln, abseits der akustischen Gitarre, um den Klangraum zu füllen. And explore other ways how to basically fill in the space. Lives unbewusst vorangetrieben. Lernt man zwangsläufig einiges von älteren Musikern, die man auf Tour begleitet. I think they did, you know, and they have, you know, from the very beginning. But you know, one also another huge influence is has been, you know, modern classical music. I've listened to Steve Reich so much and kind of the repetitious kind of patterns. Ich glaube ja, aber sie waren schon immer ein Vorbild. Ein anderer wichtiger Einfluss ist moderne klassische Musik. Ich habe die repetitiven Muster von Steve Reich sehr genau studiert und wir haben seine Methode als Basis genommen und versucht trotzdem, Popsongs daraus zu basteln. Wir wollten zwar unsere Wurzeln nicht verleugnen, aber Neuland sollte betreten werden und Songs von uns geschaffen werden, die noch nie da gewesen sind. Einer meiner Lieblingssongs auf dem Album ist New Fog. Es ist uns bei diesem Titel gelungen, dass wir uns komplett von traditionellen Rock-Elementen distanzieren. Es besteht aus Streichern, Bläsern und gezupftem Bass. Mit diesem Song kommen wir dem Idealziel sehr nah. And it's all, you know, purely strings and horns and plucked bass and all that. So I mean, it was kind of close to the ideal as possible. New Fog von dem Album Rituals von Other Lives. Ist Jesse Tabich sich darüber bewusst, dass die Musik von Other Lives, obwohl sie durchaus angenehm klingt, nicht im herkömmlichen Sinne leicht konsumierbar ist? Yeah, I do. I don't think we set out to make something challenging or to make people kind of scratch their heads. Ja, doch. Wir haben uns zwar nicht vorgenommen, was Anspruchsvolles zu machen, damit die Leute sich den Kopf zerbrechen. Ein Künstler hat aber die Verantwortung, eine Idee nachzujagen, die in seinem Kopf steckt, um so idealistisch wie möglich dabei zu sein. Ich finde es okay, wenn unsere Kunst ein bisschen schwierig ist, wenn der Hörer sich nicht sofort in die Musik verliebt. Ich finde, dass die Leute im Allgemeinen mehr Geduld aufbringen sollten. Möchte ich, dass die Leute sich am Kopf kratzen und uns den Rücken kehren? Nein. Aber ich glaube, wenn man etwas Geduld mitbringt, ist unsere Musik nicht so schwierig, wie sie scheinen mag. No, but I do think with patience and listening to it, I don't think it's as difficult as it may seem. Two Pyramids von Other Lives von dem Album Rituals. Other Lives spielen reichhaltig instrumentiert. Dabei wurden sie nicht als Multi-Instrumentalisten geboren. We learn instruments after we record a record because you know a lot of those. Wir lernen immer neue Instrumente zu spielen, nachdem wir eine Platte aufgenommen haben. Wir haben oft Session-Musiker engagiert, um nach Bedarf bestimmte Instrumentierung zu ermöglichen, so wie zum Beispiel die Trompete, das Waldhorn oder das Fagott. Dann aber sind wir mit dem Riesenproblem konfrontiert, wie wir das Ganze live umsetzen sollen. Ich bin der schlechteste Musiker in der Band. Die Bandkollegen müssen die ganzen Instrumente beherrschen, damit wir überhaupt live spielen können. Ich kann nur Gitarre und Klavier spielen und singen. Auch das kann ich nicht besonders. I can just do piano and guitar and sing. Not even that great, really. We've been waiting. Ritual von dem Album Rituals von Other Lives. Die Arrangements auf Rituals sind saftig und üppig, aber dennoch auf seltsame Weise wirkt das Werk unaufdringlich und erfreulicherweise nie verkitscht oder melodramatisch. Sie bleiben trotz allem bodenständig. We talk about that same thing, you know, even like recording and miking, you know, if you were to take a big song, like if you were to take a song like Rituals, the last song. Über das Thema reden wir auch miteinander. Es fängt schon damit an, wie die Rahmenbedingungen für die Aufnahmen sind und wie die Mikrofone aufgestellt sind. Wenn ein Lied wie Ritual in einem teuren Studio für $100,000 aufgenommen worden wäre, hätte es bestimmt schmalzig und bombastisch geklungen. Stattdessen entstand es auf meinem kleinen Klavier zu Hause. Ein Freund kam vorbei, um die Violine in meinem Keller zu spielen. Das verleiht dem Stück Charme. Wenn man große, ehrgeizige, episch klingende Musik macht, besteht die Gefahr, dass sie rührselig und überemotional rüberkommen könnte. Gerade weil wir uns selbst produzieren und weil wir nicht so genau wissen, was wir tun, weil wir keine Profi-Produzenten sind, vermitteln wir ein charmantes, selbstgemachtes Feeling. Wir versuchen, diese große, kraftvolle, filmartige Musik zu schaffen und wurschteln uns irgendwie durch. We're trying to do this big, powerful movie kind of music, but we're kind of making it up as we go along. Thank you. Other Lives mit dem Titelstück Tame Animals von dem zweiten Album 2011. Other Lives sind inzwischen in Portland, Oregon, in einer Studentenstadt, sesshaft. Es muss ein krasser Kontrast zu ihrer Heimat Stillwater in Oklahoma sein, einer Stadt mit 45.000 Einwohnern. There's something about being in your 30s in a college town. And when everybody is perpetually, you know, 19 years old, you know, in einer Studentenstadt zu leben, wenn man über 30 ist, ist schon ein bisschen seltsam. Die Leute sind alle circa 19 Jahre alt. Es war das erste Mal, dass wir irgendwo anders hingezogen sind. Es hatte schon mit dem kreativen Prozess der Platte zu tun. Ich verließ zum ersten Mal meine Familie und Freunde und war dabei, mich selbst zu finden und überhaupt rauszubekommen, welche Art von Mann ich in Wirklichkeit bin. Nicht im Macho-Sinne, aber einfach im Sinne von der Selbstsuche. Man muss von zu Hause weg, um zu prüfen, was überhaupt da draußen ist. Diese Platte reflektiert sehr dieses In-sich-Gehen. Ich habe zum ersten Mal eine Platte geschrieben, die nicht um das Thema Heimat ging. Ich wollte unbedingt wegziehen, damit es auch im übertragenen künstlerischen Sinne eine Bedeutung bekommt, nämlich die Vorstellung, sich immer fortzubewegen und nicht zurückzublicken. Das ist unerlässlich, wenn man ein langes künstlerisches Leben genießen möchte. But that idea of always moving and not looking back is essential to a long artistic life. Die schönen Klänge von Sigur Rós aus Island. Als Jugendliche haben Other Lives von einer anderen Welt geträumt, in der Post-Rock und Art-Rock-Bands wie Godspeed You Black Emperor und Sigur Rós die Welt erobern. Und sie wollten so sein wie sie. Probably around 18, 19, right after high school. And you know, those bands really... Living in a small town that is primarily, you know, made up of country music... Those bands meant a lot to me, and they meant a lot to the people that we ended up forming this group. Das war mit 18, 19 nach dem Gymnasium. Wenn man in einer Kleinstadt lebt, die in erster Linie nur Country-Musik bietet, bedeuten solche Bands wie Godspeed You Black Emperor und Sigur Rós umso mehr. So empfanden die Bandkollegen es auch, mit denen ich schließlich Other Lives ins Leben rief. So haben wir uns zusammengefunden, indem wir alle von denselben Bands so angetan waren. Als ich 15 war, war Nirvana die wichtigste Gruppe für mich. Nirvana hat mir wirklich aus der Seele gesprochen. So entdeckte ich Punk und fing an, Gitarre zu spielen. Ich versuchte, wie ein Punk zu singen, aber eher ohne Erfolg. Meine ersten Songs gingen in die Richtung von Green Day. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, aber so ist halt der Entwicklungsprozess. Aber das änderte sich, als ich wieder anfing, Klavier zu spielen. Und ich verliebte mich in klassische Musik und habe dann ein ganz anderes Tempo und Feeling angestrebt. Der jugendliche Zorn verließ mich und die Band wollte was Schönes anstreben, etwas, was die Menschen berührt. You know, started to fall in love with classical music and just a different pace and different vibe kind of took over and the anger left, and we want to do something beautiful that touches people, you know. Thank you.